Thank you. alsobald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Heut so schön gelinget auf der